Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Schützenfest in Liebenau, 4000 Euro Schaden in Bad Nenndorf und Steimke verliert erstes Testspiel. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am vergangenen Wochenende fand in Liebenau das diesjährige Schützenfest statt. Neben der Krönung des neuen Königs Alfred Plate sorgte der alljährliche Ausmarsch sowie die spätere Zeltfete für viel Begeisterung. Bei den Jugendlichen erzielte Roxana Gitzer das beste Schießergebnis. Kinderkönig wurde Glenn Meyer. Am Freitag endete das Nienburger Scheibenschießen mit dem traditionellen Pellkartoffel- und Matjesessen auf der Langen Straße. Das warme und trockene Wetter lockte viele hundert Besucher in die historische Altstadt. Und geschmeckt hat es auch allen. Ja, wunderbar. Der Matjes war wunderbar, nicht salzig, der war richtig gut. Ja, perfekt. Bei dem Wetter hier, keine verregneten Heringsfilets auf dem Teller. War auch sehr lecker, mir hat sehr gut geschmeckt. Es war hervorragend. Die Apfelspelten, die Zwiebeln, war alles, es war sowas von lecker. Ja, wunderbar. Die waren erstklassig diesmal, die Heringe. Jedes Jahr, ich bin Nienburgerin, das gehört dazu. Ja. Das festes Programm immer. Am Samstagnachmittag wurde in Bad Nenndorf ein schwarzer Audi A6 auf dem Parkplatz der Firma Möbel Heinrich auf dem Wachtlande von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Wagen ist dabei fast der gesamte hintere linke Kotflügel eingedrückt worden. Der Schaden beziffert sich auf 4000 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Bad Nenndorf melden. Und wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der Fußball-Landesliga-Aufsteiger SVBE Steimke hat sein erstes Testspiel verloren. Gegen den Oberligisten Niendorf stand es am Ende 1:4. Den zwischenzeitlichen 1:3 Anschlusstreffer für die Steimke erzielte Stefan Drobniak in der 70. Spielminute. Diese Pleite sei zum Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch, so Brigitta-Coach Martin Finze. Ärgerlich war es, und das ist mit einem 1:4, wir hätten da sicherlich noch ein, zwei Tore mehr machen müssen, also definitiv machen müssen. Das haben wir einfach verpennt. Dann hätten wir vielleicht 3:4 oder sowas gespielt. Interessant dabei, und das sieht man halt an Oberligisten, die brauchen halt nicht viele Chancen. Also das für die 4 Tore haben die im Grunde genommen 3 Chancen gehabt. Wir haben in der Abwehr im Defensivverhalten ganz gut gestanden. Wir haben bei Ballverlust ein erstes Pressing gespielt, das haben wir alles ganz gut gemacht. Das ist okay. Das nächste Testspiel ist für kommenden Freitag angesetzt. Hier empfängt Steimke um 19.30 Uhr den STK Eilwisse. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.